Ja, über die Chancen, aber auch über die Risiken müssen wir jetzt noch reden. Das alles klingt ja auch ein wenig nach Science Fiction. Wie können denn diese Analyseprogramme aus der Teilchenphysik zum Beispiel in die Medizin übertragen werden, Peter Welchering? Also in einem ersten Schritt wird zunächst mal das Modell des Zusammenspiels übertragen, nämlich wie Simulationsrechnung, Mustererkennung und die Berechnung statistischer Wahrscheinlichkeiten einfach zusammenhängen. Die Datenbeschaffung und die Messung, die sieht dann natürlich in der Regel immer ein wenig anders aus. In der Teilchenphysik wird nach der Simulationsrechnung beispielsweise ein Experiment zum Beispiel am Teilchenbeschleuniger gefahren und dann werden die Daten ausgewertet. In der Medizin, da kann man nach so einer Simulationsrechnung nicht einfach ein bestimmtes Medikament am Menschen beliebig testen, sondern dafür werden dann historische Behandlungsverläufe genommen. Das heißt, es werden Muster aus historischen Daten gewonnen. Und Menschen, die eine bestimmte Krankheit hatten und die mit bestimmten Medikamenten behandelt wurden, die wertet man dann sozusagen von den Daten her aus. Und die statistische Wahrscheinlichkeit, die dann berechnet wird, die bezieht sich zunächst eben auch auf dieses historische Material. Also aus den Daten der historischen Fälle, da werden dann Prognosen für den weiteren Verlauf gewonnen. Und dann wird geprüft, verliefen diese Fälle wirklich in der Historie genauso oder ganz anders und welche Ursachen können dafür verantwortlich gemacht werden? Aber müssen dafür diese Algorithmen nicht neu geschrieben werden? Die waren ja eigentlich für Anwendungen aus der Teilchenphysik gedacht. Ja, die Algorithmen, die müssen natürlich weiterentwickelt werden, aber die Software, so wie sie am CERN für Simulation, Mustererkennung und Wahrscheinlichkeitsberechnung entwickelt wurde, die kann tatsächlich erst einmal so genommen werden, die Algorithmen können so genommen werden und auf beliebige andere Gebiete übertragen werden. Das handelt sich dann nicht nur um Medizin, da handelt es sich beispielsweise um Anwendungen in der Wirtschaft, um Aktienberechnungen oder beispielsweise die Algorithmen werden mit Daten über Straßenbeleuchtung und Ausfallwahrscheinlichkeiten von bestimmten Lampen oder Leuchtmitteln gefüttert. Und so lässt sich dann prognostizieren, wann welche Straßenlaterne mit hoher Wahrscheinlichkeit ausfällt. Da sollte natürlich dann vorher die Lampe getauscht werden. Und das ist in der Praxis in einigen Pilotprojekten auch schon ausprobiert worden. Und in diesen Pilotprojekten in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, da funktionierte das erstaunlich gut. Mit diesen Werkzeugen kann ja auch das Verhalten einzelner Menschen ziemlich genau vorausberechnet werden. Diskutieren die Forscher da auch die gesellschaftlichen Konsequenzen? Ja, zumindest in Genf sogar sehr intensiv. Die Forscher sind sich auch bewusst, dass sie mit diesen Analyse- und Prognoseinstrumenten ein wirklich mächtiges Instrument in der Hand haben. Das betonen sie auch öfter in Diskussionen. Und sie betonen auch, dass mit diesem Instrument natürlich auch großer Schaden angerichtet werden kann. Vor allen Dingen haben sie daraus die Konsequenz gezogen, sie arbeiten prinzipiell nicht für Sicherheitsbehörden. Also wenn die an ihre Tür klopfen, die werden rausgesetzt. Und die Forscher drängen auf die gesellschaftliche Debatte, welche Analyse- und Prognosewerkzeuge denn überhaupt zugelassen werden sollen. Also wir müssen darüber diskutieren als Gesellschaft, was wollen wir haben mit diesen Big-Data-Analysen, welche Big-Data-Analysen wollen wir verbieten, überhaupt nicht zulassen oder welche Big-Data-Analysen wollen wir da nur völlig anonymisiert betreiben lassen. Und das Problem dabei, das die Forscher sehr deutlich auch immer wieder klar machen, ist, diese Aufklärung über diese prädiktiven Analysen setzt Wissen über die Zusammenhänge voraus. Und da ist vielen Menschen eben dieses Thema Big-Data-Analyse viel zu komplex, als dass sie sich darauf einlassen würden. Und das führt eben dazu, dass eine solche Diskussion noch gar nicht so angefangen hat, wie auch die Forscher am CERN sich das wünschen. Wie das CERN die Big-Data-Technologie weiterentwickelt, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.